Das Werkzeug für Coaches. Der Prozess der Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen. Betrachten Sie den ganzen Gewinn-Gewinn-Prozess einmal als Werk zweier Freiwilliger, die gemeinsam eine Co-Mission erstellen. Einer repräsentiert das Unternehmen, der andere die Interessengruppen, das Team oder den Einzelnen. Max de Pré beschreibt in seinem brillanten Buch »Die Kunst des Führens« den Geist von Freiwilligen, die zusammenarbeiten. Heute, da die Mehrheit der Berufstätigen mit Recht als Freiwillige klassifiziert werden könnte. Die besten Leute, die heute in Unternehmen arbeiten, könnten wahrscheinlich in verschiedensten Bereichen gute Positionen finden. Deshalb entschließen sie sich für eine bestimmte Tätigkeit aus Gründen, die weniger greifbar sind als Gehalt oder Rang. Derart motivierte Menschen brauchen keine Verträge, sie brauchen Bündnisse. Bündnisbeziehungen sind durch Freiheit, nicht durch Lähmung gekennzeichnet. Eine Bündnisbeziehung basiert auf einem gemeinsamen Engagement für Ideen, Anliegen, Werte, für Ziele und Managementprozesse. Bündnisbeziehungen sind offen für Einflüsse. Sie befriedigen tiefe Bedürfnisse und erfüllen Arbeit mit Sinn und Genugtuung. Eine Gewinn-Gewinn-Vereinbarung ist weder eine formale Jobbeschreibung noch ein Vertrag im juristischen Sinn. Sie ist vielmehr ein für Änderungen offener Vertrag auf der psychisch-sozialen Ebene, der die Erwartungen explizit definiert. Dieser Vertrag wird zunächst in die Herzen und Köpfe der Leute eingraviert und erst dann auf Papier niedergeschrieben. Mit Bleistift, nicht mit Tinte, sodass Änderungen leicht möglich sind, wenn beide Seiten das Gefühl haben, dass das angebracht und weise ist. Man kann nach Belieben über ihn diskutieren und erneut über ihn verhandeln, wenn die Umstände sich ändern. Auch wenn die Leute nicht explizit von einer Gewinn-Gewinn-Vereinbarung sprechen, ist die Idee, dass es ein gemeinsames Verstehen und eine gemeinsame Verpflichtung auf die höchsten beiderseitigen Prioritäten gibt. Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen ermöglichen viel mehr Flexibilität, Anpassung und Kreativität als Jobbeschreibungen, die ja primär auf die Schritte und Methoden fokussiert sind. Bei einer Gewinn-Gewinn-Vereinbarung betrachten wir die Situation, die Reife, den Charakter und die Kompetenz der Teammitglieder und der formalen Führer sowie andere Umgebungsfaktoren wie das Vorhandensein ausgerichteter Strukturen, Systeme und Prozesse. Wenn eine Gewinn-Gewinn-Vereinbarung entwickelt wurde, ist die Antwort auf die Frage, was ist meine, unsere Top-Priorität? Glasklar. Die Verantwortlichkeiten sind beschrieben, die jeweiligen Erwartungen in Worte gefasst worden. Die Verantwortlichkeit für diese Erwartungen wird in Form eines Balanced Scoreboard festgelegt. Es steht den Leuten frei, alles zu tun, was sie tun müssen, um die Ziele im Rahmen der Richtlinien zu erreichen. Sie managen sich einfach selbst. Sie werden befähigt. In Kapitel 14, der achte Weg und der ideale Punkt, werde ich mich eingehend damit befassen, wie man eine starke, befähigende Teamverantwortlichkeit fördern kann.